Morning, people. Guten Morgen, Leute. Let's talk a little bit better about religion. Lass uns noch mehr über Religion sprechen. So remember, my own personal definition, whenever you may hear use the word religion. Meine eigene persönliche Definition, wann auch immer ich das Wort Religion benutze. Not talking about Buddhism, Muslim, Catholicism, nothing like this. Ich spreche nicht über Buddhismus, Muslime, Katholizismus, nichts dergleichen. I'm talking about if people relate to God in any other way, the way God designed it to do. Ich spreche darüber, wenn Menschen sich auf Gott beziehen in irgendeiner anderen Art und Weise, als Gott es geplant hat. God never, ever, ever designed that we relate to Him based on what we can do for Him. Gott hat es nie, nie, nie vorgesehen, dass wir aufgrund der Dinge, die wir für ihn tun, mit ihm in Beziehung stehen. Never. Niemals. God designed to relate towards Him based on what he already did for us. Gott plante, dass wir mit ihm eine Beziehung haben aufgrund dessen, was er für uns getan hat. And because of this, we live in a simple trust relationship with him. Und deswegen leben wir mit ihm in einer einfachen Vertrauensbeziehung. So if you relate to God in any other form, in my understanding, you are religious. Wenn du zu Gott in irgendeiner anderen Form stehst, bist du in meinem Verständnis religiös. Now when I say this, people usually automatic think about the new covenant. Wenn ich das sage, dann denken die Leute automatisch an den neuen Bund. Oh yes, Reinhard, we must not relate to God in any other way except the finished work of the cross. Ah ja, Reinhard, wir dürfen mit Gott in keiner anderen Art und Weise in Beziehung stehen als durch das vollbrachte Werk am Kreuz. Which of course is the truth. Was natürlich die Wahrheit ist. But when I'm talking about we must not relate to God in any other way than he designed it. Aber wenn ich davon spreche, sich mit Gott auf keiner anderen Art und Weise zu verbinden, als das er vorgesehen hat. Not based on what we can do for him, but based on what he did for us. Nicht auf der Grundlage, was wir für ihn tun können, sondern auf der Grundlage, was er für uns getan hat. I'm actually not thinking about the finished work of the cross. I'm thinking much, much further back. Dann denke ich eigentlich nicht an das vollbrachte Werk am Kreuz. Ich denke viel, viel weiter zurück. I'm thinking about when God very, very first created man. Ich denke daran, als Gott zuallererst den Menschen schuf. I don't know if you've ever seen this. Ich weiß nicht, ob du das je gesehen hast. But God did not create man on day 1 or 2 or 3 or 4 or 5. Doch schuf Gott den Menschen nicht am Tag 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. Why did he not do that? Warum machte er dies nicht? You know, the Bible actually doesn't clearly tell us why he did, but it does give us hints. Tatsächlich sagt uns die Bibel nicht genau warum, doch es gibt einige Hinweise. I believe that God did this because he wanted to show from the very beginning of the existence of humanity. Ich glaube, dass Gott dies tat, weil er uns vom allerersten Anfang der Existenz der Menschheit zeigen wollte, that God wants man to relate to him on the basis of trust, because God already did everything that needs to be done. Dass Gott will, dass sich die Menschen auf der Grundlage von Vertrauen auf ihn beziehen, weil Gott bereits alles getan hat, was getan werden musste. Look. Schau. God created everything, a perfect garden. Gott kreierte alles, einen perfekten Garten. All the provision was there. Alle Versorgung war vorhanden. Everything was ready for man to simply trust God and walk with him and enjoy this relationship. Alles war bereit, damit der Mensch einfach mit Gott gehen und diese Beziehung genießen konnte. God never even created man until God's work was completely finished. Gott hat nicht einmal den Menschen erschaffen, bevor sein Werk vollendet war. Everything that man needed to live, to enjoy life and to have a wonderful, peaceful relationship with God was there. Alles, was der Mensch brauchte, um zu leben, das Leben zu genießen, eine schöne, friedliche Beziehung mit Gott zu haben, war bereits vorhanden. Everything was ready. Alles war bereit. So God first made everything ready, then he made man. Zuerst hat Gott also alles vorbereitet und dann schuf er den Menschen. What does it show us? Was zeigt uns das? First of all, it shows us it's a picture of the finished work of the cross. Als erstes zeigt es uns, dass es ein Bild vom vollbrachten Werk am Kreuz ist. What was the first full day that man lived on earth? Welches war der erste volle Tag, an dem der Mensch auf der Erde lebte? It was the seventh day. Es war der siebte Tag. Remember, he was created on the sixth, when the creation was over, the Bible says it's finished. It's the sixth day, And then the seventh day came. Erinnere dich, er wurde am sechsten Tag geschaffen. Als die Erschaffung beendet war, sagt uns die Bibel, dass es fertig ist. Es war der sechste Tag und der siebte kam. So the first full day that Adam and Eve actually lived on earth was a day of rest. Der erste volle Tag, an dem Adam und Eva auf der Erde lebten, war ein Ruhetag. You know, most Christians live the other way. Die meisten Christen leben andersherum. We serve God, we work hard, we are so tired, so now we need the day of rest. Wir dienen Gott, wir arbeiten hart, sind so müde und jetzt brauchen wir einen Ruhetag. Adam and Eve hadn't worked anything. They weren't tired. They didn't need rest. Adam und Eva haben nichts gearbeitet. Sie waren nicht müde. Sie brauchten keine Pause. Think about it. It was the other way around than we live today. Denk darüber nach. Es ist gerade umgekehrt, als wir heute leben. God says, start with rest. Gott sagte, beginne mit einer Pause. But God, I don't need rest. I'm not tired. Aber Gott, ich brauche keine Erholung. Ich bin nicht müde. I haven't done anything yet. Why should I just rest? Ich habe noch gar nichts gemacht. Warum sollte ich mich ausruhen? God showed man that the only way you relate to me properly is what I have already finished. Gott zeigte den Menschen, der einzige Weg, mit mir in Beziehung zu sein, ist der, was ich bereits gemacht habe. I made everything ready, Adam. You just trust me and enjoy my goodness. Ich habe alles fertig gemacht, Adam. Du vertraust einfach mir und genießt meine Güte. What a perfect picture of the finished work of the cross. Was für ein perfektes Bild vom vollbrachten Werk am Kreuz. So, if you relate to God based on what you now have to do for him, wenn deine Gottesbeziehung da darauf beruht, was du noch für ihn machen musst, that's religion. Ist das Religion. If you relate to God because God made everything perfect and complete and you live in this beautiful state of trust in him. Wenn du eine Beziehung mit Gott hast, weil Gott alles perfekt gemacht hat und du in diesem schönen Vertrauensverhältnis zu ihm bist, that's when you relate to God in the correct way. Dann hast du die richtige Beziehung zu Gott. You know, trust is key in our walk with God. Weißt du, Vertrauen ist der Schlüssel auf unserem Weg mit Gott. And trust is not possible unless you know the person is really, really, really good. Und Vertrauen ist nicht möglich, es sei denn, du weißt, dass die Person wirklich, wirklich gut ist. You will never trust a person if your heart has the slightest doubt that there could be something bad in that person. Du wirst nie einer Person vertrauen, wenn dein Herz den geringsten Zweifel daran hat, dass etwas Falsches an dieser Person sein könnte. So God never wanted Adam and Eve to relate to him in any other way except through what God already finished. Gott wollte nie, dass Adam und Eva zu ihm eine Beziehung haben, es sei denn auf der Grundlage, was Gott bereits vollendet hatte. Tomorrow we will continue. Morgen machen wir weiter.